heute wollen wir singen, unser Herz freudig schlägt. Engel bringen die Kunde, unser Heiland erlebt. Jesus lebt, Halleluja, für die Sünde er starb. Er besiegte den Teufel und er stand aus dem Grab. Thomas wollte nicht glauben, dass der Retter erstand. Doch sein Glaube dann siegte, als er sah Jesu Hand. Jesus lebt, Halleluja, für die Sünde er starb. Er besiegte den Teufel und er stand aus dem Grab. Froh erstaunt waren die Jünger, als sie sahen ihren Herrn. Wir dürfen uns freuen, denn er ist uns nicht fern. Jesus lebt, Halleluja, für die Sünde er starb. Er besiegte den Teufel und er stammt aus dem Grab.